1970 war es Bertolt Brecht, dessen Geburtstag sich zum 80. Mal jährte. Und heute ist es Albert Einstein. Bei diesem Arbeitsbesuch des Genossen Mittag wurden wir auch im Zentrum für Forschung und Entwicklung des Kombinates mit Kernkraftwerken bekannt. Als der Plan in der K1620 in Betrieb genommen wurde, klappt das so. Kommando oder Adresse einfügen. Doberschütz und das kleinste Verbrechen der Welt. Von Tom Peukert. Musik Jean-Boris Tschimtschak. Regie Thomas Leutzbach. Wie alles anfing? Schmerzhaft. Schmerzhaft fing es an. Ich denke, du bist hier der Pförtner und nicht der Ninja vom Dienst. Der Ostler, ihr seid immer für eine Überraschung gut. Ich hatte es sofort bemerkt. Der nächtliche Besucher war kein Bürger der DDR. Die Kakalkopf in Jeans und einer teuer aussehenden Lederjacke. Du hast mir wehgetan. Ich wollte bloß abhauen. Er roch nach Westwaschmitteln, nach gutem Rasierwasser. Wolltest du das? Er hatte sich an meinem Pförtnerkasten vorbeigeschlichen. Ha? Hier, ich gebe dir Geld. Ich hab... Das ist alles, was ich dabei habe. Hier, das Westgeld. Gutes Westgeld. Hier. Was willst du hier? Nichts. Ich wollte einfach nur gucken. Nichts weiter. Was das für eine Firma ist. Verstehst du, ich schreibe Reportagen über die DDR. Was? Du bist Journalist? Ja, ja. Und wenn du die Polizei holst, dann kann ich meine Akkreditierung vergessen. Hier, nimm das Geld, lass mich gehen. Hä? Bitte. Ja, dein Geld, hau einfach ab. Ist das dein Ernst? Ja, los, mach schnell, bevor ich es mir anders überlege. Ja, Ostler, seid wie Wundertüten, man weiß nie, was rauskommt. Ja, jedenfalls. Danke. Sag mal, was war das, was du da mit mir gemacht hast? Plötzlich hängt man im Schraubstock und weiß nicht warum. Es war ein Griff, den man in der DDR als Student der Kriminalistik erlernte. Das lag weit hinter mir, aber der Körper erinnerte sich. Der Kahlkopf verschwand in der Dunkelheit, ich ging zurück an meinen Arbeitsplatz. Werkseingang des VEB Heimelektronik Berlin-Friedrichshagen. Ich machte Nachtschichten hier, als Pförtner, auf Honorarbasis. Bewachte die Bauteile für Fernsehgeräte, die sie im Werk herstellten. Wichtig für unsere Bevölkerung, Herr Doberschütz. Fernsehgeräte, Sie wissen ja, wenn es da klemmt, werden die Bürger böse. Der Mann, der mich einstellte, hatte lange in meine Akte geblättert. Wenn ich mir das anschaue, Herr Doberschütz, Ihr Lebenslauf, ein Jammer. 3 Jahre bei unseren Grenztruppen, 3 Jahre Studium der Kriminalistik, Humboldt-Universität und dann Studium abgebrochen, Hilfsarbeiter, monatelang ohne Arbeit, ständig wechselnde Betriebszugehörigkeiten. Das sieht nicht gut aus. Sie tanzen da auf dünnem Eis. Na, vielleicht kommen Sie ja bei uns zur Ruhe. Vielleicht finden Sie ja hier eine gewisse Befriedigung an Ihrer Arbeit. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ich hatte wenig zu tun als Nachtpförtner. Ich saß im Glaskasten, fuhr mir das Telefon. Falls draußen etwas Verdächtiges geschah, sollte ich Alarm schlagen. Wenige Tage nach unserer ersten Begegnung traf ich den Journalisten wieder. Er hatte auf mich gewartet, morgens, auf der Straße vor dem Werk. Moin! Sie schon wieder. Wir waren beim Du, oder? Und wie geht's deinem Arm? Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass sich die Polizei bei mir meldet. Du hast niemandem was gesagt. Wundert dich das? Können wir miteinander reden? Klar. Komm, wir laufen ein Stück. Das Betriebsgelände des VEB Heimelektronik lag am Rande von Friedrichshagen. Ein idyllischer Vorort der DDR-Hauptstadt. Nur ein paar Schritte bis zum Ufer des Müggelsees. Es war kalt hier draußen. Der See war zugefroren. Die riesige Eisfläche schimmerte im ersten Morgenlicht. Peter Petruschka. Wie? Ich bin Peter Petruschka. Wieso? Ja. Doberschütz. Frank Doberschütz. Du fragst dich wahrscheinlich immer noch, was ich bei euch wollte mitten in der Nacht. Ich habe dir die Wahrheit gesagt. Ich wollte nur gucken, was das für eine Firma ist. Steht draußen dran. VEB Heimelektronik. Aha. Weißt du, wie die früher hießen, vor 20 Jahren? Keine Ahnung. Die gleichen Gebäude, gleiche Adresse. Aber das hieß Zentralinstitut für Molekularelektronik der DDR. Klingt doch spannend, oder? Warum interessiert dich das? Ich schreibe eine Geschichte über einen Wissenschaftler, der früher wichtig war bei euch. Großes Porträt im Spiegel 64, Überschrift der Halbleiterpapst der DDR. Walter Trautmann. Sagt ihr der Name was? Nee, nie gehört. Trautmann war Chef des Instituts für Molekularelektronik. Genau hier, wo heute deine Fernsehglitsche ist. Ich bin nur der Pförtner. Hör zu, ich habe versucht, Leute zu finden, die mir was über Trautmann erzählen. Im Spiegel standen damals Namen, Wissenschaftler, mit denen er arbeitete, Physiker, Halbleiterexperten und so weiter. Da gibt's niemanden mehr. Niemand von denen hat in der DDR Karriere gemacht. Niemand steht in der Zeitung, weil er irgendwo Chef ist oder so. Ja, vielleicht war er doch nicht so wichtig. Trautmann soll Walter Ulbrich heiß gemacht haben wegen der Halbleitertechnologie. Die DDR muss unbedingt eigene Transistoren entwickeln, eigene Chips, eigene elektronische Maschinen, sonst geht sie unter. Die Amis haben angefangen, der Ostblock muss nachziehen. Naja, vielleicht ist er tot oder längst im Westen? Nein. Und da bist du sicher? Ich habe ihn gefunden. Er wohnt da drüben, am anderen Ufer. In einer Villa, genau gegenüber von dem, was früher mal sein Institut war. Alter Mann, aber völlig klar im Kopf. Und? Was sagt er? Ja, dummerweise habe ich erzählt, dass ich Journalist bin. Aus dem Westen. Da war sofort Ruhe. Ich habe ihm geschmeichelt, dass er alles richtig vorausgesehen hat. Die Rolle der Elektronik, die Transistoren und so weiter. Lange her, sagt er, ich erinnere mich nicht. Warum erzählst du mir das alles? Weil ich dir einen Job anbieten will. So ein Job? Hör zu, ich habe keine Chance bei Trautmann. Aber du bist aus dem Osten, du bist kein Journalist, du arbeitest in seiner ehemaligen Firma. Wenn du ihn fragst, vielleicht erzählt er dir seine Geschichte. Und ich erzähle sie dir weiter? Hör zu, ich bin kein Wald- und Wiesenjournalist, ja? Ich schreibe für große Zeitungen drüben. Spesen sind also kein Thema. Aber Schütz, wir reden über einen anständigen Nebenverdienst für dich. Best. Steuerfrei. Allein 5.000 in Bereichen der Forschung und Entwicklung arbeiten. Wer von uns weiß nicht, dass bei der weiteren Entwicklung unserer Volkswirtschaft der Anwendung der Mikroelektronik größte Bedeutung zukommt. Bis vor kurzem hätte mich nicht interessiert, was Sie im Radio über die wissenschaftlich-technische Revolution erzählten. Jetzt fiel mir auf, dass Sie andauernd davon sprachen. Automatisierung, Mikroelektronik, Schlüsseltechnologien. Als hinge Ihr Leben davon ab. Guten Tag. Tag. Walter Trautmann ging jeden Vormittag spazieren, immer um die gleiche Zeit. Das hatte Petruschka herausgefunden. Er lief die Uferpromenade entlang bis zum Waldrand und dort verschnaufte er auf einer Bank. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Wenn Sie sich das leisten können. Wie meinen Sie das, leisten können? Ja, 11 Uhr, ein Werktag. Haben Sie keine Berufspflichten? Ach so, nein. Keine Berufspflichten. Habe ich schon hinter mir, Nachtschicht. Drüben, am anderen Ufer, hier, bei den Fernsehleuten. Was machen Sie denn da drüben? Ach, ich bin Pförtner. Nachtpförtner. Ja. So sehen Sie nicht aus, wie ein Pförtner. Ist nur vorübergehend. So, so. Ja. Trautmann musterte mich. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 28. Ja. Ja. Jahrgang 51. Richtig, ja. 8. Juni 51. Was ist? Ach, nichts. Mein Sohn ist am 1. Juli 1951 geboren. 3 Wochen nach mir? Ja. 3 Wochen nach Ihnen. Er starrte über das Eis. Mhm. Als wäre da draußen im Dunst irgendwas, was nur er sehen konnte. Er sah traurig aus. Ein trauriger alter Mann. Naja, ich muss weiter. Wiedersehen. Ich fühlte mich nicht wohl. Wiedersehen. Du willst ihm nicht schaden, das verstehe ich doch. Ich habe doch auch schon Geschichten nicht veröffentlicht, weil ich Skrupel hatte. Was trinkst du, ein Bier? Seltas. Seltas? Ja, oder Tee. Hast du Probleme gesundheitlich? Nicht mehr. Okay, okay. Hör zu, nach allem, was ich weiß, ist Trautmann nicht irgendein trauriger Opa. Er war Chef eines Rieseninstituts, hunderte Angestellte, eine Koryphäe, ein Guru. Er soll besessen gewesen sein von seiner Halbleiterphysik. 20 Stunden Arbeit am Tag. Hat er Kinder? Keine Ahnung. Weißt du, was er in den 50er Jahren gemacht hat, also Anfang der 50er? Ja, er war bei den Russen bis 54 als Kriegsbeute, wie viele deutsche Physiker. Sie haben die Atombombe gebaut. Ich will den Alten doch nicht ans Messer liefern. Ich interessiere mich für seine Geschichte. Wenn der stirbt, stirbt seine Geschichte mit ihm. Es ist doch besser, wenn wir sie noch einmal erzählt bekommen, oder? Wir haben neue Technologien übernommen von der Sowjetunion. Wir haben neue Hilfsstoffe, neue... Als ich am Abend ins Werk kam, saßen mehrere Männer in meinem Glaskasten. Kollege Doberschütz, heute gibt's nichts zu tun für Sie. Wieso denn? Wir arbeiten durch. Die ganze Nacht. Planrückstände. Sie können nach Hause gehen. Machen Sie sich einen ruhigen Abend. Der Betrieb zahlt Ihre Schicht. Gute Nacht, Kollege Doberschütz. Er war nervös. Gute Nacht. Sie hatten keine Planrückstände. In unserem Kombinat. Eigentlich war mir das egal. Aber ich lief doch nicht zum Bahnhof zurück. Hockte stattdessen in einem Waldstück gegenüber vom Werkseingang und fror. 10 Grad unter Null. Man hörte den See, das Eis. Dumpfes Knacken, gefolgt von hellen, sirrenden Tönen. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass ich das Innere des Werks noch nie gesehen hatte. Verwaltung und Produktionsgebäude waren getrennt. Auch mein Pförtnerkasten lag außerhalb der hohen Mauer, die das Werk umschloss. Die Straße vom Werk war kaum befahren. Nach einer halben Stunde hielt ein Mercedes am Schlagbaum. Ich erkannte ein Diplomatenkennzeichen. Der Mercedes fuhr auf das Betriebsgelände. Danach blieb es still. Sind Sie immer um diese Zeit hier? 11 Uhr? Es ist 11:05 Uhr. Das heißt, ich bin bereits am Gehen, nach 5-minütiger Ruhepause. Man kann ja die Uhr nach Ihnen stellen. Finden Sie das belächelnswert? Nein. Wollen Sie mich ein Stück begleiten, junger Mann? Gern. Ja, da kommen Sie. Sie haben mir erzählt, Sie sind Pförtner da drüben. Haben Sie keinen beruflichen Ehrgeiz? Doch, doch. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Oh, Zeit. Ich hatte nie Zeit. Da waren immer Dinge, die wollte ich unbedingt kennenlernen. Die lockten mich wie das gelobte Land. Aber manchmal, da weiß man nicht mehr genau, was man eigentlich will. Man braucht Zeit, um darüber nachzudenken. Sie haben doch einen Sohn. Kennen Sie das nicht von dem? Ich habe keinen Sohn. Verzeihen Sie. Nein, nein. Verzeihen Sie. So. Das ist mein Haus, hier wohne ich. Schönes Haus. Wiedersehen. Wiedersehen. Besuchen Sie mich, wenn Sie mögen, auf eine Tasse Tee. Als Wiedergutmachung, weil ich Sie angebrüllt habe. Ja, gern. Die Maschine, Wir verhalten. Frontlinie hier. Die Frontlinie. Unsere Errungenschaften. Feuer. Feuer, Feuer. Ach, nein. Du bist kein Spitzel. So fühle ich mich aber. Ach, du bist viel eher... Bei uns würde man sagen, ein Privatdetektiv. Ach, doch Blödsinn. Doch. Guck mal, du hast einen Ermittlungsauftrag. Von mir. Ich bezahle dich. Und ich bin Privatmann. Ich bin nicht der Staat oder so. Du bist also ein privater Ermittler. Privatdetektiv. Siehst doch mal so. So was gibt's in der DDR nicht. Also kann ich das so nicht sehen. Hör zu. Das ist alles nicht so harmlos, wie du denkst. Was meinst du damit? Trautmann ist nicht der alte, nette Zausel, für den du ihn hältst. Warum sagst du mir nicht, was du weißt? Mann, weil ich keine Ahnung habe, ob ich dir vertrauen kann. Du bist der Typ hinter der Mauer, verstehst du, das unbekannte Wesen? Na gut, dann war's das. Nein, jetzt warte doch mal. Also, ich höre. Okay, also, ich mach dich mit jemandem bekannt, falls sie ihn rüberlassen. Morgen, gleiche Stelle, okay? Okay. Am Abend fuhr ich etwas früher nach Friedrichshagen. Es war mild geworden. Dichter Nebel hing über dem See. Ich näherte mich dem Betriebsgelände vom Ufer aus. Eine 2,5 Meter hohe Betonmauer. Der Wald um die Mauer in einem breiten Streifen gerodet. Alles sah sauber aus. Sie waren besorgt um ihre Fernsehgeräte. Ja, Abend. Namen, Kollege Doberschütz. Pünktlich wie immer. Sagen Sie, ja? Wäre es nicht gut, wenn ich nachts einen Rundgang mache durchs Werk, gucken, ob alles friedlich ist? Das lassen Sie mal schön bleiben. Sie sitzen hier und halten die Augen offen. 3 Jahre Kriminalistik, da wissen Sie doch, wie sowas geht. Ja, natürlich. Sehen Sie! Hey, how you doing? Das ist Larry aus Amerika. Hallo, Larry. Larry hatte feuerrotes Haar und einen Zauselbart. Er trug ein Parka, darunter ein T-Shirt mit dem Kopf von Jimi Hendrix. Ich fasse mal kurz zusammen, damit Larry hier nicht kauderwelschen muss. Ja? Also, Larry besitzt eine Halbleiterfirma in Kalifornien. Kleines Unternehmen, sehr erfolgreich. Larry hat ein paar Jahre lang an einer wichtigen Sache gearbeitet. An so einem Mikrochip. Ja. Er hat was prinzipiell Neues ausprobiert, ein anderes Material. It's a revolution. I'm gonna shake up the business. It's gonna hit like a bomb. Ja, Larry. What? I think he can't understand you. Verstehst du, was er sagt? Nicht alles, leider. Nee. Na, weiß ich doch. Also, ich mach mal weiter. I'll continue, right? Okay. Also, vor 20 Jahren hat Walter Trautmann einen Artikel veröffentlicht in einer Fachzeitschrift im Westen. Wie man sehr viele Informationen in extrem kurzer Zeit speichern und verarbeiten kann. Mit einem speziellen Material. Der Artikel war rein theoretisch. Eine Idee, ein Vorschlag an die Forschergemeinde. Niemand hat sich drum gekümmert. Die Halbleiterphysik ging andere Wege. Aber Larry, der hat es ausprobiert. Knapp 2 Jahrzehnte später. Yeah. It was great. It was perfect. Larry und seine Leute haben einige Jahre an ihrem Chip gearbeitet. Dann war der fertig. Ein paar kleinere Probleme noch. Ich habe Trautmann besucht. Am Mögelsee. Ja. Er hat Trautmann alles gezeigt, seine ganze Arbeit, die Dokumentation, die Muster. Er wollte die Probleme mit ihm diskutieren. It was nice. Very nice. Such a damn motherfucker. Was ist das? Was ist das? Ist das? Was meinst du? Was raucht er da? Ein Joint. Der raucht einen Joint. Mensch, In der DDR raucht niemand Joints, jedenfalls nicht in einer Kneipe. Da kann er sich genauso gut nackt ausziehen. Larry, it's better to stop, I think. Huh? The weed, the cops will come. Oh, okay. Larry zeigt Trautmann, was er da gemacht hat. Sie reden miteinander, sehr nett. Danach arbeitet Larry zu Hause weiter, bis er seinen Chip der Öffentlichkeit vorführen kann. Und vorher geht's natürlich zum Patentamt. Aber die sagen dann plötzlich, hey, diese Technologie, die gibt's doch schon. Nagelneue Entwicklung. My work. Das Patent wurde angemeldet von einer Firma, die niemand kennt. Larry forscht nach und kriegt raus, es handelt sich um die Filiale eines Superkonzerns. Hightech made in GDR. Die Filiale wurde extra gegründet für Geschäfte in Westeuropa und den USA. Und nun rate mal, wie die Mutterfirma heißt. Hä? VEB Carl Zeiss Jena. Was sagen Sie in Jena? Die sagen gar nichts. An die kommt Larry nicht ran. Die haben das Patent, die gehen in Serie, die machen das Geschäft. Trautmann hat mich gestohlen. Ja, also Larry denkt, Trautmann hat die Sache kopiert. Die Dokumentation. Vielleicht hat er sogar ein Muster geklaut. Larry weiß nicht genau, wie viel von diesen Chips er mit in die DDR genommen hat und ob die alle wieder zu Hause angekommen sind. Also, als Businessman ist er ein bisschen, unkonventionell. I invested more than $1 million. Jetzt will er klagen. Years of my life. Aber er braucht Beweise. Yeah. Ja? Gegen Trautmann. Gegen Carl Zeiss in Jena. Zuerst hast du es versucht und jetzt soll ich das machen. Vielleicht erzählt Trautmann dir, wie ein dummen Amerikaner ausgetrickst hat. Hm? Zum Nutzen der heimischen Volkswirtschaft, bla bla bla bla. Wenn wir das auf Band kriegen, dann hätte Larry eine Chance, sonst nicht. Warne Sie. Ich trinke Tee aus eigener Sammlung. Nicht jedermanns Sache, aber gesund. Im Inneren der Trautmannschen Villa war lange nicht gelüftet worden. Sauber gemacht hatte ebenfalls niemand. Ein Wintergarten öffnete sich zum See. An der Seite ein Schreibtisch. An der Wand dahinter viele Schwarz-Weiß-Fotografien. Blaubeere, Holunder, Hagebutte. Eine sehr aromatische Mischung. Ich hoffe, Sie mögen das. Was machen Sie? Verzeihung, ich war neugierig. Sind Sie das auf den Fotos? Ja, das bin ich. In der Blüte meiner Jahre. Und der da hier neben Ihnen, den kenne ich. Sollten Sie auch. Das ist... ein Russe. Khrushchev. Ja, richtig. Und daneben, das ist Ulbricht. Unverkennbar. Was machen Sie? Sie zeigen den beiden was. Unseren U-80. Was ist das, U-80? Robert Neuss hat den ersten integrierten Schaltkreis entwickelt, im Sommer 59. Wir waren ein halbes Jahr später fertig. Setzen Sie sich doch. Verstehen Sie was für eine Halbleitertechnik? Man hört dauernd davon, im Fernsehen, im Radio. Die Mikroelektronik als Schlüsseltechnologie im Wettstreit der Systeme. Ja. Unsere Regierung verhält sich wie das Kind im Wald, wenn die Dunkelheit kommt. Es macht Lärm, weil es Angst hat. Und wovor hat es Angst, das Kind? Oh, gute Frage. Trinken Sie Ihren Tee, Sie müssen ihn heiß trinken. Sehr gut. Und was ist aus Ihrem U-80 geworden? Ein Staubfänger im Museum. Warum? Ach, das ist lange her. So lange nun auch wieder nicht. Kennen Sie das Moore'sche Gesetz? Nein. Gordon Moore hat vorausgesagt, die Leistung elektronischer Schaltkreise verdoppelt sich alle 18 Monate. Alle anderthalb Jahre das Doppelte. Und dann Das Doppelte vom Doppelten und dann das Doppelte vom Doppelten des Doppelten. Sie erkennen die Beschleunigung. Wer nicht Erster ist, ist Letzter. Waren Sie Letzter? Nein, waren wir nicht. Und warum ist der U80 dann im Museum? Difficile ist satirem non scribere. Was heißt das? Ach, nichts. Lassen Sie sich von einem alten Mann nicht den Tag verderben. Außerdem, und das ist, glaube ich, mindestens ebenso wichtig, bringen die Schlüsseltechnologien ja nicht nur Anforderungen an das Wissen und Können hervor, sondern es sind auch ausgeprägte sozialistische Haltungen und Verhaltensweisen notwendig. Larry. Ja. Wie lange waren Sie in Ost-Berlin, als Sie Professor Trautmann besucht haben? How long did you stay in East Berlin? 2 days. 2 Tage. Haben Sie jemand anderem von Ihrer Arbeit erzählt? Pardon? Have you told someone about your work in East Berlin? No. Absolutely no? I visited Trautmann the whole day. The evening I spent in my hotel. I just hung out at the bar. Er hat nur mit Trautmann gesprochen. Abends war er in seinem Hotel an der Bar. Welches Hotel? Which hotel? Palast Hotel. Palast Hotel. Eure neue Luxusherberge. An der Bar. So, was hat er an der Bar gemacht? Larry, what did you do at the hotel bar? At the hotel bar? I had some cocktails. Alone? What? Naja, do you drink alone? At the hotel bar. Hey, that's private. Das ist privat. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Maybe, maybe not. Not alone. Nicht allein. Sondern. With whom? Boys, come on. Private affairs. Oh, come on, Larry. Tell us. It's important. Come on. I met a girl. Very hot. A real princess. From East Germany. Eine Frau. Maruschka. Maruschka? Yep, Maruschka. Blonde, tall, legs up to heaven. Beine bis zum Himmel, sagt er. Und natürlich war sie blond, ja. Prostitution war verboten in der DDR. Es gab sie trotzdem. In den Bars der Interhotels, die Besuchern aus dem Westen vorbehalten waren. NSW-Nutten wurden die Frauen im Jargon der Kriminalpolizei genannt. Man hatte uns während einer Vorlesung darüber aufgeklärt. NSW, das hieß nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet. Frankie. Frankie Doberschütz. Alte Schnapsnase. Immer noch so wild unterwegs? Schon längst nicht mehr, Genossin, Oberleutnant. Du hättest vorsichtiger sein müssen damals. Saufen nur nach Dienstschluss. Die hätten dich nie rausgeschmissen. Die waren doch alle selbst hochprozentig, unsere Genossendozenten. Weißt du noch? Major Dr. Weber? Oje, oje. Was willst du hier, Frankie? Bei der Kriminalpolizei? Eine alte Studienfreundin besuchen? Naja, wer es glaubt, fährt zum Parteitag. Siehst gut aus. Ach komm. Wie findest du meine Haare? Auch so beschissen? Ja, es gibt kein anständiges Blond in der Republik. Spuck's aus. Was willst du? Ich habe Probleme, was Privates. Du Arme. Ich habe eine Frau kennengelernt im Palasthotel an der Bar. Da kommst du doch gar nicht rein. Mit viel Trinkgeld schon. Eine Frau? Im Palasthotel? An der Bar? Frank Doberschütz. Bist du gerade aus dem Dorf zugezogen? Ich weiß, was du denkst und wahrscheinlich hast du sogar recht. Ich habe mich trotzdem verliebt. Was kann ich tun für dich, du armer, liebeskranker Irrer? Sie ist nie wieder im Hotel gewesen und ich kenne nur ihren Vornamen. Ihr habt die doch alle registriert, oder? Eine NSW-Nutte. Du bist völlig irre. Warst du schon immer. Maruschka. Maruschka? Mhm. Künstlername 100 Pro. Und habt ihr die auch erfasst, die Künstlernamen? Wir haben alles erfasst. Kannst du mir helfen? Name, Adresse? Kann schon. Aber ob ich will? Bitte. Ein liebeskranker Idiot. Weißt du, dass du mir gefallen hast damals an der Uni? Ja, ich fand dich attraktiv. Stahlblaue Augen. Wie ein Filmstar. obwohl du so viel gesoffen hast. Hast du das eigentlich gemerkt, dass ich scharf auf dich war? Nein. Siehst du? Ein Idiot, wenn es um Frauen geht. Eines solltest du wissen, Frankie. Die Namen sind alle doppelt registriert. Nicht nur bei uns. Sex mit dem Klassenfeind. Da ist nicht nur die Volkspolizei neugierig. Ich hab dich gewarnt, ja? Hast du. Die Tage waren wärmer geworden. Auf dem Eis des Müggelsees bildeten sich Pfützen. Risse zogen sich über den weißen Panzer. Und warum sitzen Sie hier und trinken Tee, statt die wissenschaftlich-technische Revolution in der DDR voranzutreiben? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja. Ja. Es gibt keine wissenschaftlich-technische Revolution in der DDR. Wie bitte? Es gibt nur Reden, Geschwätz, blindes Wollen. Meinen Sie das ernst? Haben Sie eine Ahnung, wie kompliziert Halbleitertechnologie ist? Sie brauchen eine ganze Kultur dafür. Industriekultur, Forschungskultur. Sie brauchen offenen Austausch ohne Grenzen, ehrlichen Umgang mit Fehlern ohne Angst. Sie brauchen sogar die Gier, ja, die Gier nach Erfolg. Die Freiheit, scheitern zu können und die Gier nach Erfolg. Denken Sie, dass die DDR so etwas bieten kann? Das wissen Sie besser als ich. Da haben Sie recht. Ja? Frau Peters? Manuela Peters? Worum geht's? Ein Freund schickt mich. Larry. Amerikaner. Rote Haare, Zauselbart. Ziemlich unverwechselbar. Was wollen Sie denn? Darf ich reinkommen? Ich habe keine Zeit. Was soll denn das? Nein! Moment! Ich möchte mit Ihnen reden, Maruschka. Ich bin wieder weg, sobald Sie ein paar Fragen beantwortet haben. Wer sind Sie? Der Freund eines Freundes, wie gesagt. Sie haben Larry etwas gestohlen nachts in seinem Hotelzimmer. Wie bitte? Fangen Sie erst gar nicht an zu lügen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Psst, alles gut, alles gut. Der Kleine ist müde. Hat man Sie auf Larry angesetzt? Was wollen Sie von mir? Hören Sie auf zu heulen. Sagen Sie mir, warum Sie zu Larry so unfreundlich gewesen sind. Weil ich musste. Sie mussten? Die schicken mich auf den Strich, weil ich sowieso mit Westlern rumhure. Sie sehen nicht aus wie jemand, der gerne für die Stadtsicherheit arbeitet. Arbeitet. Mein Freund ist drüben. Die haben die Ausreise nicht genehmigt, obwohl ich schwanger war. Ich wollte raus. Die haben Sie erwischt? Anderthalb Jahre. Es sei denn, ich mache mich nützlich. Sagen Sie mir, was passiert ist. Niemand erfährt, dass Sie mit mir geredet haben. Ich verspreche es Ihnen. Die wollten seinen Koffer. Ich habe ihn genommen, als er geschlafen hat. Die haben Büros im Hotel. Ich habe ihn dorthin gebracht und zwei Stunden später wieder abgeholt. Das ist alles. Danke. Der materiellen Produktivkräfte vollziehen sich heute wahrhaft revolutionäre Veränderungen. Ausdruck der wissenschaftlich-technischen Revolution sind alle die Prozesse, durch die die Technologie auf ein qualitativ neues Niveau gehoben wird. Abend. Guten Abend, Kollege Doberschütz. Pünktlich wie immer, sehr gut. Ich mache mich vom Acker. Darf ich Sie was fragen? Nur zu? Die Bauteile, die unser Betrieb herstellt, für Fernsehgeräte. Fernsehgeräte, Kollege Doberschütz, PAL und Seekern. Alles technologische Spitzenleistung. Ja, ich würde das so gerne mal sehen, unsere Produktion. Tagsüber natürlich. Das geht leider nicht. Unsere Produktion ist hochsensibel. Das sind enorme materielle Werte. Wir haben eine erhöhte Sicherheitsstufe im Betrieb für Schlussregularien, kaderpolitische Zwänge und so weiter und so weiter. Das kennen Sie doch. 3 Jahre Kriminalistik, da wissen Sie doch Bescheid. Jeder muss nur so viel wissen wie nötig. Alter Kommunistengrundsatz. Kennen Sie doch, oder? Ja, das kenne ich. Na bitte. Ist in ihrer aktuellen Dynamik, ist die Robotertechnik. So, die Herren, Bierchen und der Tee. Was trinkst du? Tee. Ich fühle mich wie ein Säufer in deiner Gegenwart. Ich weiß, was ein Säufer ist und du bist keiner. Wie alt bist du eigentlich? 28. Und da hast du den Suff schon hinter dir? Schwere Kindheit, wa? Ja, könnte man so sagen. Willst du drüber reden? Ein andermal, Petruschka. Gut, ich frag dich wieder bei Gelegenheit. Kannst dich drauf verlassen. Was mache ich jetzt mit Larry? Kannst du nicht trotzdem was für ihn tun? Diese Maruschka. Wenn wir ihre Geschichte auf Band hätten, damit könnte Larry was anfangen. Ich habe ihr versprochen, sie kriegt keine Schwierigkeiten. Er braucht Beweise. Eine Klage ohne Beweise funktioniert nicht. Larry, der erfindet irgendwas Neues. Neuen Chip. Und die Gerechtigkeit? Interessiert dich das gar nicht? Nicht um jeden Preis. Hör zu. Es gibt da noch was du wissen solltest. Noch ein Geheimnis? Ja. Guten Tag. Tag. Ist bei Ihnen noch frei? Ja, bitte, klar. Dankeschön. Der junge Mann setzte sich ans andere Ende des Tisches. Allein. Er passte nicht in diese Eckkneipe, mitten im Prenzlauer Berg. Also, pass auf, Doberschütz. Ich habe nicht bloß... Na klar machen wir das. Du holst mich ab vom Betrieb, ja? Wie beim letzten Mal. Es waren die Augen. Immer waren es die Augen. Lass uns richtig krachen, nur wir zwei. Mal ohne unsere Frauen, ja? Also, ja. Man erkannte sie klar, an ihren unruhigen Augen. Mach mal, unbedingt. Gut, die nie einen Blick erwiderten. Guck mal, Lieber, ich muss da los. Petruschka ja? wusste ja, es ja. noch nicht. Man sieht sich. Ja, man sieht sich. Ciao. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Und schlaf gut. Medaille für vorbildlichen Grenzdienst. Unteroffizier. Da denken Sie jetzt einfach nicht mehr dran. Disziplin. Doberschütz. Es gab eine Art Pragmatismus ganz oben. Sie mochten uns nicht, aber sie ließen uns arbeiten. Nach der Mauer wurde es schwieriger. Keine Kongresse mehr im Westen, kein Geld für Ausrüstung. Aber das war nicht das Schlimmste. Sie schickten uns einen Parteisekretär. Die Stelle musste ich aus meinen Forschungsmitteln bezahlen. Danach kamen die Herren von der Staatssicherheit als Wissenschaftler in unsere Entwicklungsabteilung. Kaderpolitik hieß das. Genossen an den Schaltstellen. Dann klappt es auch mit den Ergebnissen. Irgendwann kam der Hass. Wir seien nur eine bürgerliche Sekte im Institut. Eine Akademiker-Clique ohne Klassenstandpunkt. Wir liefern Resultate, habe ich gesagt. Wir bauen Schaltkreise. Ich sollte nicht so arrogant sein, war die Antwort. Das bürgerliche Gehabe, das wird jetzt ausgerottet in der DDR. Ihr Tee wird kalt. Ja. Die haben in meinem Privatleben gewühlt. Mein Haus, mein Segelboot. Ich würde mich bereichern auf Kosten des Volkes. Dabei habe ich immer nur von meinem Gehalt gelebt. Man nennt das Rufmord. Sie schlafen nachts nicht mehr. Sie halten im Bett Reden, die ihre Unschuld beweisen sollen. Aber diese Reden sind viel zu rational für das, was am nächsten Tag passiert. Warum sind Sie nicht in den Westen gegangen? Wenigstens jetzt, als Rentner? Ach. Halbleitertechnologie ist eine Jugendbewegung. Niemand wartet auf einen mit 60er. Ich habe so viele Ideen im Kopf. Ich rede mit mir selbst. Ich schreibe alles auf. Und ab und zu verbrenne ich meine Notizen. Ich liebe diesen See, das Haus, meine Wurzeln, meine Erinnerungen. Und Ihr Sohn? Schreien Sie bitte nicht. Mein Sohn ist tot. Das tut mir leid. Seine Mutter ist Russin. Sie hat übersetzt für uns, für die Physiker auf der Krim. 1955 bekam ich das Institut angeboten in Friedrichshagen. Lydia wollte nicht ins Land der Nazis. Ich bin allein gegangen. Der Ehrgeiz, die Gier. Und Ihr Sohn? Diphtherie. 6 Jahre alt. Ein gutes Antibiotikum hätte geholfen. Ich hätte es besorgen können, jederzeit. Lydia hat mir erst ein halbes Jahr nach seinem Tod geschrieben. Es tut mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun. Sie haben Ihr eigenes Leben. Ich denke, es ist besser, wenn Sie gehen. Wir müssen reden, Kollege Doberschütz, dringend. Wieso? Kommen Sie mal mit. Sein Gesicht war versteinert. Er führte mich in ein Büro im Verwaltungsgebäude, schloss sorgfältig die Tür. Sie sind beobachtet worden, Kollege Doberschütz. Sie haben Kontakt zu Walter Trautmann. Sie scheinen da drüben ein- und auszugehen. Ich habe den Professor kennengelernt. Bei einem Spaziergang am See. Und dann hat er mich eingeladen in sein Haus. Und was machen Sie da so in Trautmanns Haus? Wir haben Tee getrunken. Ich habe mich unterhalten mit dem Professor. Sagen Sie doch nicht immer Professor, das ist lange vorbei. Worüber haben Sie sich denn unterhalten? Was geht Sie das an? Bitte nicht in diesem Ton, Kollege Doberschütz. Ich habe Ihnen eine sachliche Frage gestellt. Meine Frage war ebenfalls sachlich. Sie wissen, dass Trautmann hier Hausverbot hat? Dass er unserem Betrieb gegenüber feindlich eingestellt ist? Nein, das weiß ich nicht. Kollege Doberschütz, versprechen Sie mir, diesen Kontakt sofort abzubrechen. Aber wieso denn? Ich muss Ihnen das nicht begründen. Dann tut es mir leid. Gut. Ich werde das weitermelden. Sie können gehen, Herr Doberschütz. Ich fürchte, so haben Sie keine Zukunft bei uns. Die Tätigkeit an einem Personalcomputer oder an einem Terminal ist deshalb aus der Sicht der Berufsausbildung von Facharbeitern nur einer der zahlreichen Anwendungsfälle. Oh, herrlich. Endlich Frühling, oder? Licht, Wärme. Was wolltest du erzählen in der Kneipe? Was ist das für ein Geheimnis? Komm, wir gehen ein Stück. Also ich kenne da jemanden, der mir ab und zu aus der Welt unserer Geheimdienste berichtet. Ja? Klatsch und Tratsch vom BND, für einen Journalisten sehr wichtig. Vor 1,5 Jahren hat sich ein Offizier der Staatssicherheit in die Bundesrepublik abgesetzt, Werner Stiller. Davon hast du natürlich nie gehört. Der Mann erzählt Dinge, die bei uns niemand richtig glauben will. Er sagt, in seinem Ministerium gibt es eine riesige Abteilung, die sich nur mit Technologiediebstahl beschäftigt. Eine Armee von Langfingern, die im Westen alles klaut, was sich irgendwie klauen lässt? Nennt sich SWT, Sektor Wissenschaft und Technik. Hältst du sowas für möglich? Naja, nach dem, was wir wissen. Ja, siehste, habe ich auch gedacht, als Larry mit seiner Geschichte ankam. Eure Bonzen sind der Meinung, man kann sich die mühsame Grundlagenforschung sparen. Statt selbst alles zu entwickeln, inklusive teurer Irrtümer und Fehlschläge, klaut man im Westen die Resultate. Dann geht's sofort los mit der sozialistischen Hochtechnologie. Sie behaupten, sie machen das nur wegen des Embargos. Hightech aus dem Westen darf nicht in den Ostblock verkauft werden, also kann man das Zeug klauen. Die Wahrheit ist natürlich, was die DDR zusammenraubt, könnte sie sowieso nicht bezahlen. Sie müsste es selbst entwickeln, aber das soll irgendwie nicht klappen, trotz aller Mühen. Sagt der Offizier, oder was? Sagt der Offizier. Ja, Verstehst du jetzt, was ich mit Gerechtigkeit meine? Ich wusste nicht, dass du so moralisch bist. Ach, komm jetzt. Natürlich geht's mir um die Story. Ich habe die Informationen vom BND. Ich kenne jetzt Trautmanns wahre Geschichte. Ich weiß, dass in der DDR Frauen zur Industriespionage gezwungen werden, in den Betten eures größten Interhotels. Damit kriege ich eine Titelseite beim Spiegel. Ich brauche nicht mal irgendwelche Aussagen auf Band. Ich habe Namen und Adressen. Ich kenne die Zusammenhänge. Für Fotos lasse ich einen Paparazzo rüberkommen. Die heißeste Geschichte meiner Karriere. Leider gibt's ein Problem. Und das wäre? Du würdest mich hassen. Stimmt's? Mhm. Das stimmt. Ja. Und warum ist mir das nicht egal? Weil du mich nett findest? Ach, jetzt sei nicht so eitel. Was machst du nun mit deinen Erkenntnissen? Mir fällt schon was ein. Ich überlege mir da was. Die Mikroelektronik der DDR steht ab sofort unter meiner verschärften Beobachtung. Siehst du das? Was denn? Da, auf dem Eis. Was? Ist der irre? Der kann jetzt doch nicht über den See laufen. Hey, hallo! Sie brechen doch ein! Das Eis ist viel zu dünn! Hallo! Kommen Sie zurück! Ist das etwa ein Kind? Das sieht doch aus wie ein Kind. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Professor! Professor! Professor! Professor! Bleiben Sie stehen, Professor! Dobaschütz, bist du wahnsinnig? Ah! Komm raus, Dobaschütz! Komm sofort raus! Scheiße! Bleib da, Petruschka! Du schaffst das schon! Ich schaff das schon! Scheiße! Oh! Komm! Scheiße. Ich bin klatschnass. Es ist kalt. Professor! Professor! Vielleicht kennt er sich aus. Oder ist leicht genug. Nein, bestimmt nicht. Professor! Komm, ich hab Decken im Auto. Komm, wir holen uns den Tod. Aber wir können doch nicht. Professor! Wir suchen eine Telefonzelle und dann noch. Professor! Komm, mehr können wir nicht tun. Komm endlich! Komm schnell! Wir riefen einen Notarzt. Wir warteten am Ufer, in unsere Decken gehüllt. Trautmann war nicht mehr zu sehen. Haben Sie gesehen, dass der Mann eingebrochen ist? Die Ärztin war sichtlich irritiert. Nein, wir sind eingebrochen, als wir ihm helfen wollten. Was soll ich machen? Ich kann nicht aufs Eis. Also, ich rufe die Polizei. Die soll entscheiden. Warten Sie bitte hier. Sie lief mit dem Sanitäter zu ihrem Barkast zurück. Dobaschütz, das gibt zu viele Fragen. Los, komm, wir hauen ab. Für Trautmann können wir nichts tun. Die helfen ihm, falls ihm noch zu helfen ist. Na los, komm schon endlich! Tja, Herr Doberschütz, ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt. Ich dachte, Sie nutzen Ihre Chance. Wir brauchen Leute, auf die wir uns verlassen können, ohne Wenn und Aber. Ich dachte, Sie sind so jemand. Schade. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Lebensweg. Passen Sie auf, dass Sie nicht auf die schiefe Bahn geraten. Ja, ich passe schon auf. Wiedersehen. Haben Sie eigentlich von Walter Trautmann gehört? Was denn? Taucher der Volkspolizei haben ihn gefunden. Im See. Ist er tot? Natürlich ist er tot. Er muss über das Eis gegangen sein. Bei diesen Temperaturen. Wie dumm kann jemand denn sein? Wiedersehen, Herr Doberschütz. Herr Professor, Gegenstand unseres Gesprächs ist die Mikroelektronik in Verbindung mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Die Mikroelektronik wird aber auch häufig als Kernstück der wissenschaftlich-technischen Revolution bezeichnet. Ist es richtig, die Begriffe Revolution und Fortschritt in diesem Zusammenhang als Synonyme zu benutzen. Was ist das? Kräutertee gemischt. Boah, als ob es nicht so schön genug wäre. Boah. Ja. Und was machst du nun nach dem Rausch, Miss? Von irgendwas musst du ja leben. Ach, ich finde was Neues. Arbeiter suchen sie überall. Ich hätte einen Geheimtipp für dich. Staatsbibliothek unter den Linden, die Garderobe. Da arbeitet nur die Bohème. Untergrundkünstler, Ausreisekandidaten. Hat mir neulich so ein Punk-Jüngling erzählt. An der Garderobe gibt's 3 Mark die Stunde. Da müsste ich viel arbeiten. Das ist ja mein Geheimtipp. Du lässt dich da pro forma anstellen, eigentlich machst du was ganz anderes. Und? Was? Das habe ich dir doch schon erzählt. Du arbeitest als Privatdetektiv. Ach ja. Ja. Ja. Ja. Guck nicht so amüsiert. Ich meine das ernst. In Ost-Berlin gibt es tausende von Leuten, die ihr Geld schwarz verdienen. Die verkaufen selbstgenähte Klamotten, fahren Privattaxi, dealen auf Trödelmärkten oder ach, was weiß ich. Denkst du, bei euch gibt's keinen Bedarf für einen Privatdetektiv? Die Leute rennen dir die Bude ein mit ihren Ehegeschichten. Oder mit ihrer Sorge, von irgendwem übers Ohr gehauen zu werden. Und wenn die Polizei mich als Privatdetektiv erwischt, hätten sie nicht mal einen Paragraphen, nach dem ich verurteilt werden könnte. Ja, siehst du? Auf so eine Idee kommt nämlich niemand. Das ist deine Chance. Du lässt in vertrauenswürdigen Kreisen die Bemerkung fallen, dass es da einen Privatdetektiv gäbe, falls irgendjemand zufällig Bedarf hat. Ja? Du machst es ganz diskret. Wenn einer kommt, der dir suspekt ist, sagst du, was, wie bitte, Privatdetektiv, ich? Sie wissen doch, dass das in der DDR nicht erlaubt ist. Das klingt nach einer wunderbaren Schnapsidee. Ja. Ist aber keine. Wenn du erst ein paar Leuten geholfen hast, spricht sich das rum. Verlass dich drauf. Oh, ich krieg noch was von diesem scheußlichen Tee. Aber ja. Oh, danke. Ekelhaft. Oh. So, und als Gegenleistung für meine tolle Idee erzählst du mir ab und zu aus deinem Berufsleben, damit ich dieses komische Land immer noch besser kennenlerne. Und als Vorschuss höre ich jetzt deine Geschichte, warum du mit 28 Jahren den Suff schon hinter dir hast. Warum du so clever bist wie ein richtiger Bulle, aber dich hier als Aussteiger durchschlägst. Tja, Fragen über Fragen, ne? Ich liebe diese Storys. Fang an, Dobberschütz. Dobberschütz und das kleinste Verbrechen der Welt von Tom Peukert. Die Rollen und ihre Darsteller: Frank Dobberschütz, Felix Göser, Peter Petruschka, Laszlo Kisch, Trautmann, Christian Grashof, Larry, John Julian, Vorgesetzter, Bernd Stempel. In weiteren Rollen: Jule Böwe, Lutz Göhnermeier, Jonathan Kutzner, Marlene Lohse und Ilka Teichmüller. Musik: Jean-Boris Schimczak. Technische Realisation: Andreas Meinitzberger. Regieassistenz: Luzi Kurt. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie: Georg Büren.